Ich heiße Serdar Somuncu. Serdar Somuncu heiße ich. Die Deutschen sagen Somuncu. Seitdem ich denken kann, Somuncu. Nein, sage ich, Somuncu. Wie? Somuncu. Können Sie es buchstabieren? Ja? Siegfried? Otto? Martha? Untergang? Nationalsozialismus? Vitamin C? Uterus? Somunfu? Nein! Wie heißen Sie? Wischnewski. Ach so, aber Deutsch. Ja. Deutsch. Deutsch. Ja! Deutschstein ist so eine komplizierte Sache. Es ist nicht klar. Man weiß ja nicht, ne? Alemanne, Bajuware, Hund, Katze, Maus, bisschen Türke, Amerikaner, Russe. Ja, man weiß es ja nicht. Ich weiß zum Beispiel aber auch nicht, was Türke sein bedeutet. Oder ob Sie unterscheiden können, dass ich Türke bin. Woher wissen Sie es? Ja, ich könnte ja auch Tschetschene sein. Na? Schnell den Wein auf Ex. Tschetschene und mein Gürtel mit den Kugeln. Der ist da hinten. Also, wenn ich ein Kopftuch tragen würde, würden Sie mich erkennen. Der ist Türke. Weil gemeinhin gelten ja Leute, die Kopftuch tragen, als Türken. Dabei ist man nicht Türke, wenn man Kopftuch trägt. Heute tragen Leute Kopftücher, die gar nicht wissen, was es ist, ein Kopftuch bzw. Türke oder was auch immer zu sein, als politisches Symbol. Und auch nicht das anatolische, sondern dieses Kopftuch. Ja? Das tragen die. Ja? Und definieren sich als Türken. Ja, als einzige und wahre, ja, Türken. Oder eigentlich sind es ja Araber. Für uns Türken Araber. Kopftücher, wir tragen doch keine. Wir sind doch säkularisiert. Ja, seitdem der Atatürk alle platt gemacht hat, sind wir zwangssäkularisiert. Vorsicht, nichts über Atatürk, sonst Wehrdienst 18 Monate. Oder zahlst du 20.000 Euro. Ich will aber raus aus der Türkei. Nein, du bleibst schön hier. Genfer Konvention. Okay, dann hau ab, gibst du 10.000. Und diese Mädchen, ja, mit dem Kopftuch da, die gehen mir so auf den Sack. Was soll das mit dem Kopftuch? Deine Mutter hat 40, 50 Jahre dafür gekämpft, das Kopftuch nicht mehr tragen zu müssen. Frauen kommen nicht mit Kopftuch auf die Welt. Wir Männer werden nicht geil auf die Haare von einer Frau. Es sei denn, sie sind am Arsch. Oder im Arsch. Woher hast du diesen Scheiß? Das steht im Koran. Den kannst du doch gar nicht entziffern. Doch. Den hast du auswendig gelernt. Ja. Und im Koran steht Kopftuch. Ja. Stimmt doch überhaupt nicht. Im Koran steht Wetter schön, Fluss fließt, Sonne scheint. Dschihad. Nein. Da steht nicht Dschihad. Da steht auch nicht Schweinefleisch oder Alkohol. Hey, Moment mal. Dreh dich mal um. Dreh dich um. Ach, ein Stringtanga. Na und? Steht doch nicht im Koran. Klar. Gebrauchsanweisung zum Eigensein. Gut, steht nicht drin. Steht denn drin, dass der Prophet Mohammed eine Neunjährige zur Frau hatte? Nein, das steht nicht drin. Und wenn schon, wahrscheinlich wusste der, dass sie irgendwann 18 wird. Ja, der war ja Prophet. Ich habe ja jetzt studiert, ja, also Nazi, Deutsch, irgendwas studiert. Möchte ich jetzt nicht verwechselt haben. Nicht, dass Sie, ne? Ich bin ja, ich weiß ja auch selber nicht mehr, was ich bin. Das ist das Problem. Ich kann nicht mehr unterscheiden, was meine ich nicht. Dafür brauche ich Ihre Hilfe, Ihren Humor, Ihre Ausdauer, Ihren Willen. Genau. Und Sie helfen mir über 2, 3, 4, 5 Stunden diese kreative, was? Diese kreative Selbstfindung zu bewältigen. Ja? Früher zum Beispiel war ich Türke, da war alles einfach. Da wusste ich, ich bin Türke, spätestens wenn ich beim Gang aufs Klo über meinen Pimmel gestolpert bin. Dann wurde ich halb türkisch, halb deutsch. Ja, so hier in der Mitte. Ja? Und dann war ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, wusste nicht, ist das jetzt eine Bereicherung oder ist das eine Behinderung? Und hab dann immer, wenn es eine Bereicherung war, ich bin Türke, ich bin Deutscher. Immer so hin und her und hin und her und hin und her. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht's, jetzt werde ich Deutscher. Und jetzt bin ich's. Voll. Mehr als Zoll. Leitkultur gestählt. Voll integriert. Ausgezeichnet mit dem goldenen Edmund-Stoiber-Siegel für angepasste Kanacken. Und dann lasse ich nicht mit mir spaßen. Bin so deutsch. Wissen Sie, woher ich weiß, wie man deutsch ist? Ja, ich habe ja überlegt, Leitkultur, muss ja jetzt Leit. Dann habe ich so ein bisschen gestöbert bei Google, eingegeben, Deutsch. Was war denn so? Dann habe ich gesehen, wie die Deutschen vor 1000 Jahren ungefähr waren. Ja. Wissen Sie, als wir, also jetzt wir, ich damals Türke, heute nicht mehr, aber wir eben jetzt in diesem Bedarfsfall, fragen Sie nicht so dumm. Ja. Als wir von der Seidenstraße her Gewürze und kostbare Gewänderstoffe nach Istanbul brachten, da haben sie in ihrem Urwald gehockt und kleine Bronzefigürchen gebastelt. Die Radegundis und die Wernherren. Ja, mit ihren Fellen um die Hüfte und den Keulen. Bis die Römer kamen, hier, ja, ganz in ihrer Nähe, hier in Kölle, und den Limes gezogen haben. Diesen Grenzwall, der die Barbaren von den Zivilisierten trennen sollte. Ja, und eines Tages, während sie auf der Suche nach Nahrung, nach den einzigen Nahrungsmitteln, die es hier gab in Deutschland, soll ich sagen, Weißkohl und Beeren, ja, Dreck auch, Wurzeln. Ja, auf der Suche nach diesen Mitteln von den Römern entdeckt wurden, da hat einer gesagt, hey, guck mal da, da sind Deutsche. Sag dem Deutschen mal, er soll ein bisschen Wein in den Dreck mischen, das schmeckt besser. Da sind die hochgeklettert. Deutsche, komm Deutsche, komm da, komm Deutsche. Guck mal, da mischst du ein bisschen Wein. Das schmeckt lecker. Ist das? Und dann sind die Deutschen zurück in den Wald und zu ihren Leuten. Und die anderen haben gesehen, dass in diesem Topf was drin war, was lecker. Und da haben die sich gestritten. Und dabei ist das erste deutsche Wort entstanden, das auch ich gelernt habe. Ein sehr elementares deutsches Wort. Raus! Raus! Und das zweite gleich dazu. Selber! Raus! Selber, raus, selber, raus, selber. Und so ist Ost- und Westdeutschland entstanden. Sehen Sie, als Türke ist es nicht leicht, als Deutsche schon gar nicht. Und deswegen bin ich froh, dass Sie heute hier sind. Ich will Ihnen ein bisschen was erzählen von mir und meinem verkorksten Leben. Ich will Ihnen erzählen, dass ich nicht nur Türke und Deutscher und irgendwas bin, sondern auch Schauspieler. Und Schauspieler zu sein, ist an sich schon nicht besonders leicht. Noch schwerer ist es, wenn Sie türkischer Schauspieler sind. Ja, ich muss das leider so selbstbescheiden sagen. Sie bekommen natürlich immer die gleichen Rollen angeboten. Ja? Und das ist nicht leicht, das zu ertragen, sein Selbstwertgefühl dabei zu behalten. Wenn man vorher Hochschulen besucht hat und Rollen auswendig gelernt hat, Kafka, Goethe, Schiller zum Beispiel, Ich wundere mich doch außerordentlich, wie ein Mann, der sieht wie ein anderer, der sich zum Narren macht, doch nachdem er solche läppischen Torheiten verspottet, sich selbst zum Gegenstand seiner eigenen Verachtung macht, indem er sich verliebt. Ja, so einen Satz muss man erstmal lernen. Und dann sagen die Leute, die einen casten, ja, es war ganz okay. Aber, kannst du es mit ein bisschen mehr Akzent sprechen? Okay, Kollege, Scheißendreck, geh mal raus, hau die Fresse platt. Super, aber, was aber? Und so eine Perücke vielleicht. Was? Ja, so eine Perücke, so dunkle Locken halt und ein Schnäuz, damit man ja sieht, wer der Kanacke ist. Scheiße, hab ich gemacht, hab alles gemacht, ich hab mich selbst verkauft, ich geb's zu, ich hab alles gemacht. Ja, Autodealer, Frauenverchecker, Drogenhändler, alles gespielt, ja. Meine größte Rolle in der Lindenstraße gegeben, für jedes gesprochene Wort 800, damals noch D-Mark bekommen. Der Satz, den ich sprechen durfte, lautete, Kollege, nix verstehen. Ich hab's gemacht einfach. Einfach so. Hab geguckt, wie es sich anfühlt. Es fühlte sich scheiße an. Natürlich, weil ich wollte ja was Deutsches spielen. Was Deutsches wollte ich spielen. Und da kam es mir eigentlich ganz recht, dass eines Tages, als ich kurz davor war, das Handtuch zu schmeißen, ehrlich gesagt, als ich an diesem Punkt die Stimme eines Zuschauers hörte, der gesagt hat, hey du, ich weiß nicht, ob ich sie gehört habe oder ob ich sie mir eingebildet habe, hey du, aber sie war ganz deutlich zu hören, ich, ja du, willst du auch mal was Deutsches spielen? Ja. Ich weiß nicht, ich trau mich nicht, aber ich würde es gern versuchen. Pass auf, ich hab ne Idee. Spiel doch mal den. Geht's Ihnen auch so kurz, bevor dieses Wort kommt, dass Sie so ein Kribbeln im Bauch haben? So Entspannung und Verkrampfung zugleich, dass Sie denken, jetzt. Sind Sie auch deswegen hier, ja, weil wir Sie geködert haben mit diesem Wort, ja? Sie dachten, wie von magischen Magneten angezogen. Aber es wird heute Abend nichts passieren in diesem Kontext. Das war eine Falle. Spiel doch mal den Hitler. Genau. Hitler? Ja. Na, gute Idee, aber Hitler, ja, Hitler. So eine Sache, ja, was soll ich denn spielen? Lies mein Kampf, ja, das kann man vorlesen. Genau, das ist Wahnsinn. Ha, das kennt keine Sau, das kann man vorlesen heute in Deutschland, ja. Wo alle Leute alles wissen. Man weiß ja alles noch, bevor es überhaupt kommt. Ja, weil RTL aktuell, Peter Klöppel, SARS. Ich bin krank. Und dann lauten wir lassen den Flughafen. Ja, und dann BSE. Und dann der Papst. Ist der Papst schon tot? Nein, nein, noch nicht. Ist er schon tot? Nein, er hat noch gewunken. Ist er schon tot? Nein, ist jetzt. Ah! 21.37 Uhr, der Papst ist tot. Ja, endlich. Wunderbar. Und wer wird der Nächste? Wer wird der Nächste? Wer wird der Nächste? Ja, es wird der ranzige Ratziger. Genau, der ranzige Ratziger wird's. Nein, der wird's nicht. Dann, da kommt das Feuer raus. Feuer kaputt, Kamin kaputt. Wir zeigen jetzt erstmal, wie der Kamin installiert wird. Und dann wird's nicht der. Und dann das Konklave. Muss man auch noch schnell lernen in der Zwischenzeit. Und dann, wer wird's? Dieser kollektive Nachrichtenorgasmus, ja. Dieser, alle machen alles zur gleichen Zeit. Das Unterbewusstsein, tak, wird angesteuert. Da gehen Leute schon. Hallo. Hä? Hey, ich bin gerade voll in der Bar. Wart doch, bis die Pointe kommt. Du machst es kaputt, du hast mich rausgebracht. Du kannst ja jetzt nicht an deine Blase denken. Ich warte auf dich. Und ich zähle auf dich. Drück ganz feste. Und wenn Blut mit rauskommt, antifaschistischer Widerstand. Der einzige Widerstand, den die Leute heute noch zeigen, ist, dass sie gegen ihre Blasenschwäche ankämpfen. Ja, sonst vergessen sie es. Ja. Sonst katapultiert sich alles hoch, alle zur gleichen Zeit. Werbung als Unterbewusstsein. Zack, schlechtes Wetter, Schnupfenspray. Ja, genau, kauf ich. Urlaub, zack, Neckermann. Ach, genau, fliege ich hin. Ja, genau, so ist es. So ist es. Und wissen Sie was? Da gehen die Leute, ja, Intellektuelle, ins Kino und wundern sich über den Untergang von Bernd Eichinger. Ja? Bernd Eichinger produziert den Untergang so durchsichtig zum 60. Jahrestag des Kriegsendes. Da hat man gedacht, komm, das ist eine gute Chance hier. Der Oscar am Deutschen und Hitler, Hitler, Hitler, Hitler zieht. So wie heute Abend. Sehen Sie, ausverkauftes Haus wegen Hitler. Das haben wir uns angewöhnt. Ja, Hitler, Hitler, alle kommen, Hitler. Setz mindestens einmal Hitler aufs Plakat, da kommen die Leute. Ob Hippie oder Assi oder Alter oder Junger. Hitler, Hitler. Ja? Und da gehen die Leute ins Kino, in den Untergang und wundern sich über die letzten Tage des größten Arschlochs dieser Welt aus der Sicht seiner Privatsekretärin beschrieben. Anstatt sich darüber zu wundern, warum die NPD schon wieder solche Wahlergebnisse erzielt, im Jahre 2005 im Parlament sitzt in Sachsen und Frechheiten von sich gibt, wie den Bombenholocaust, und spendieren diesen Produzenten Geld. Jeder Euro, der da spendiert wird, ist zu viel und sollte in anständige Aktionen gegen Rechtsradikalismus investiert werden, ohne darüber nachzudenken. Jetzt habe ich mich geärgert, Entschuldigung. Ich liebe Sie alle, Sie sind sehr nett. Sie ertragen mich. Das ist freundlich. Ich brauche heute ein bisschen Ihre Hilfe. Ich bin ein bisschen schlecht drauf, habe ich das schon gesagt? Haben Sie vielleicht gemerkt? Am ganzen Tag irgendwie schlechte Laune gehabt. Aber das muss ich Ihnen nicht erzählen. Das können Sie einfach an der Übertragung merken. Vielleicht helfen Sie mir ein bisschen. Das machen Sie ja schon. Es kommt keine Pointe. Man muss nicht immer eine Pointe bringen. Manchmal reicht doch nur der Mittelteil. Bei Intellektuellen jedenfalls. Manchmal reicht doch nur die Pointe und es fehlt der Mittelteil. Und da habe ich Hitler gespielt. Und das war eine Orgie. 1428 Mal endlich dort angekommen, wo ich hin wollte. Auf dem Olymp. Ich habe gespielt vor allen, vor Debilen, vor Halbdebilen, vor Debilen mit Schulabschluss, vor Debilen, die Schulabschlüsse vergeben. Hab vor mir selbst und vor meiner Mutter, vor anderen, bis zur Selbstverleugnung, bis zur Selbstzerstümmelung gespielt. Bis ich dachte, der Hitler macht mich noch fertig, der macht mich noch mürbe. Der erreicht sein Ziel. Dass ich Respekt vor ihm bekomme, weil er so ausdauernd bescheuert, so wiederkehrend unglaubwürdig, so unfassbar ausufernd ist. 1428 Mal, bis ich irgendwann dachte, lass den Mittelteil weg, bring nur noch die Pointe. Und dann habe ich angefangen, grundlos Hitler zu sagen. Auf der Straße, immer wenn es mir kam. Hitler! Der hat Hitler gesagt. Hitler! Der hat Hitler gesagt. Oder habe ich Hitler gehört? Und dann habe ich im Restaurant Tische bestellt, ja? Tag! Tag! Ich hätte gern Tisch! Ah. Auf welchen Namen? Hitler! Ah. Hol die Fahne, der ist wieder da! Wie viele Plätze? Vorläufig 1000! Wie viel Uhr? 19:33 Uhr! Tja, überall. Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. Ja, bis es irgendwann zu einer rhythmischen Angelegenheit wurde, ja? Ja. Tettler. Tettler. Da habe ich gedacht, du drehst durch. Lass das. Es gibt nur Ärger. Die Leute wollen das hier nicht hören, die haben das hinter sich. Was haben wir damit zu tun? Was können wir dafür, was unsere Großväter gemacht haben? Wir wollen ihm schuldig sein. Die deutsche Wehleidigkeit. Da ist sie wieder. Das, was das Opfer zum Täter macht. Ja, der Minderwertigkeitskomplex, der zum Größenwahn werden muss, bevor er zuschlägt. Und dann den Respekt direkt von den Opfern auf die Täter umleitet. Ja, die deutsche Wehleidigkeit. Was ist los? Alle dürfen ihre Fahnen hissen. Der Schweizer, der Norweger, der Amerikaner. Nur wir Deutsche nicht. Diese hässliche deutsche Fahne, willst du wissen? Warum ist sie denn hässlich? Rot, weiß, schwarz. Das ist die Reichskriegsflagge. Aber die ist doch auch deutsch. Überall verfolgen uns Konglomerate von Juden und Finanzlobby und Marxisten und Rosa-Luxemburg-Stiftung und Deutsche Friedensgesellschaft und Deutsche Freidenker. Und bei den Nazi-Nationalen möchte ich auch wieder singen. Singen sie doch. Ich kann sie nicht mehr auswendig. Oh. Ja, habe ich gedacht, lass es, du wirst verrückt. Und in dieser Phase, herzlich willkommen übrigens, das war mein Warm-up. Und in dieser Phase, just im Jahre 2002, als in Deutschland es keine Nazis mehr gab, weil ja von oberster Stelle abgeschafft, ja. Es gibt keine Nazis mehr. Vorbei, hat Otto Schily gesagt. Aus, haben alle geglaubt. Vorbei, hat Peter Klöppel bestätigt. Aus, hat Sabine Christiansen gesabbert. Ja, aus. Just zu dieser Zeit habe ich überlegt, was mache ich? Und tatsächlich, es kam das Angebot eines Verlages, dessen Namen ich gerne nennen will. Lübbe Verlag. In Bergisch Gladbach. Ja. Die haben gesagt, guck doch mal, ob ein Kanacke da ist, der für uns so ein Pille-Palle-Buch schreiben kann, wenn er überhaupt schreiben kann. Und dann frag den doch mal, ob der Lust hat, kriegt auch Geld dafür. Ja, guten Tag, hier ist der Lübbe Verlag. Ja. Wir wollen Ihre Frage, ob Sie ein Buch schreiben wollen. Ich? Ja. Was denn für ein Buch? So ein Kinderbuch. Kinderbuch? Ja. Mögen Sie keine Kinder? Du bist eine Nutte. Ja. Na klar. Schreibe ich. Kinderbuch. Ja, über Ihre türkischen Kinder. Geschichten. Türkische Kinder? Ich bin doch... Ja klar, ich bin Türke. Schreiben Sie einfach so, was Ihnen einfällt, aus Ihrer Kindheit, so. Und dann schicken Sie uns das und dann... dann gucken wir das bei Ihnen. Wir gehen jetzt aufs Klo. Darum sind hier so froh. Dann gibt's schon Bülzeken, dann gibt's schon Fürzeken, dann machen wir Pipi, Kaka, alles auf einmal. Denn wir sind die deutsche Humorbrigaden-Scheißer. Habe ich jetzt gerade so erfunden, das Lied, nur für Sie. Pass auf! Pass auf! Wenn noch einer hier wagt, aufs Klo zu gehen! So, und aus diesem Buch lese ich Ihnen jetzt eine Geschichte vor. Die Geschichte handelt von meinem ersten Schultag, ist die Lieblingsgeschichte meines Vaters und heißt Mein Tag. Mein Tag. Voller Sonnenschein und gemalter Wölkchen. Nicht zu warm und nicht zu kalt. Klare Luft zum Durchatmen wie geschaffen. Vögel zwitschern, Autos hupen, die Menschen grüßen sich. Die Straßen schimmern vor Freude. Mein Tag eben, so wie ich es mir wünsche. Ich trage meine kurze Hose, rot mit zwei Trägern aus Kunstleder, die sich vor meiner Brust kreuzen. Darunter ein kariertes Hemd, akkurat gebügelt und bis zum letzten Knopf eng an meinen Hals geschmiegt. An diesem Tag spüre ich keinen Schmerz. Meine Schnürsenkel haben die richtige Länge und meine Haare sind ordentlich gekämmt. Heute gehe ich zum ersten Mal in die Schule. Seit Monaten habe ich davon geträumt, wie es sein wird, erwachsen zu werden. Wie es sich wohl anfühlt, die kleinen Kringel und Bogen zu Buchstaben werden zu lassen, Lieder zu singen, Rechenaufgaben zu lösen und gierig Pausenbrote zu verzehren. Der Kindergarten war zum Schluss ohnehin nicht mehr das Gelbe vom Ei. Den ganzen Tag mit Kindern zusammen zu sein, die einem gerade mal bis zum Kinn reichten, das war nichts für einen angehenden Schüler wie mich. Mein Ranzen ist ebenfalls rot. Schon vor einigen Wochen hatte ich außerdem eine Schachtel voller Wachsmalstifte bekommen und einen Block, wie man ihn bei der Kaufhalle für 1,99 Mark kaufen konnte. Seitdem betrieb ich damit meine heimlichen Übungen zur Schönschrift. Aus einer Fernsehzeitung hatte ich mir die einzelnen Buchstaben abgeguckt. Die erste Seite des Blockes war vollgeschrieben mit dem Buchstaben A, die nächste mit dem Buchstaben B. So ging das Seite für Seite, bis ich das ganze Alphabet durch hatte und dann fing ich wieder bei A an. Schnell hatte ich den ganzen Block mit meinen Buchstaben vollgekritzelt und bald mussten Zeitungen und Servietten herhalten, weil ich unmöglich erwarten konnte, dass meine Mutter mir schon wieder einen neuen Block kaufen würde. In meiner bunten Schultüte, die ich früh am Morgen bekommen habe, sind Süßigkeiten und Spielzeug. Kleine Zettel mit Glückwünschen, meine Wachsmalstifte und ein Bleistift. Einen Füllfederhalter haben meine Eltern noch nicht gekauft, weil man erst einmal warten sollte, wozu der Lehrer raten würde. Zu einer weichen oder einer harten Feder, zu Pelikan oder zu GH. Das sind die entscheidenden Fragen meines noch jungen Schullebens, auf deren Beantwortung ich heute am ersten Schultag förmlich brenne. Als wir am Schulgebäude ankommen, stehen die anderen Erstklässler schon aufgeregt vor der Eingangstür. Einige erkenne ich wieder, aber wir beachten uns nicht. Heute wollen wir schließlich erhaben sein. Deshalb treten wir nervös von einem Fuß auf den anderen. Manche vielleicht auch, weil sie aufs Klo müssen. Wir schauen missmutig in den Himmel, nesteln an unseren Anoraks. Und als endlich die Eingangstür mit einem Schwung aufgestoßen wird, sieht man in unseren Gesichtern die Anspannung der letzten Tage und die Neugier auf das Kommende wie einen eingefrorenen Moment, festgehalten auf einem Polaroid-Foto. Guten Tag! Meine Damen und Herren, ruft ein ebenso aufgeregter älterer Herr mit Halbglatze und schnarrender Stimme. Ich darf Sie bitten, einzutreten. Es handelt sich um den Schuldirektor, der an diesem Tag in den Ernst des Lebens einführen und essentielle Informationen zum Schulleben verraten wird. Wo hängen wir unsere Jacken auf? Wer gehört in welche Klasse? Wie ordnet man seinen Tisch? Und wo findet die Milchausgabe statt? Meine Eltern haben mich an diesem wichtigen ersten Tag natürlich zur Schule begleitet. Mein Vater hat sich richtig in Schale geworfen. Er trägt seinen Lieblingsanzug, blau mit Nadelstreifen und darunter ein hellblaues Hemd mit einer gepunkteten orangefarbenen Krawatte. Meine Mutter trägt ein pfirsichfarbenes Kleid und ein passendes Halstuch dazu. Beide kommentieren jeden Satz des Direktors mit »Siehst du? Das musst du dir merken! Hör gut zu!« Schließlich kommt es zur Einteilung der Klassen. Aus den etwa 100 Kindern werden 4 Gruppen mit jeweils rund 25 Schülern gebildet. Die Klassen heißen 1A, 1B, 1C, 1D. Eine ältere Frau tritt nun vor und verliest die Namen der frischgebackenen Erstklässler in alphabetischer Reihenfolge und fügt hinzu, welcher der neuen Klassen der Aufgerufene jeweils angehören wird. Minutenlang, Name für Name. Schmidt? Schmitz? Schmöling? Nicht mehr lange, dann ist es soweit. Aber mein Name ist bis zum Schluss nicht mit dabei. Nachdem bekannt ist, wer in welche Klasse gehört, verlassen die vier Gruppen mit ihren Klassenlehrern den Raum. Ich bleibe zurück mit drei anderen Schülern. Tja, sagt nun die Glatze und schaut dabei betreten zu Boden. Wir haben uns gedacht, dass wir Ihnen eine eigene kleine Gruppe geben, ohne den Leistungsdruck. Er spricht bedächtig und vorsichtig, als müsste er uns schonend erklären, was er meint. Aber so sehr er sich bemüht, alles, was er sagt, klingt wie eine Entschuldigung. Als er zu Ende gesprochen hat, ist es einen Augenblick lang ruhig. Dann springt mein Vater auf. Seine Krawatte drückt sich wie eine Schlinge um seinen vor Zorn geschwollenen Hals. Sein Gesicht ist vor Wut rot angelaufen. Was heißt das? Wir Ausländer nix gut Deutsch? Du Arschloch! Mein Vater denkt übrigens bis heute noch, dass Arschloch ein deutsches Füllwort ist. Betretenes Schweigen. Aber ich bitte Sie, Herr Sa, Sie so Sala, Herr Salat, Sodo, Sie, Herr Sodo, la, Sie, du selber kannst keinen Namen von mir sagen, Dreckschwein. Aber du sagst wie Ausländer keine gute Deutsch, was? Ich schäme mich ein wenig dafür, dass mein Vater all diese Begriffe benutzt, die ich selbst nie sagen darf. Es ist ein Zeichen dafür, dass er sehr böse ist. Aber eigentlich verstehe ich gar nicht genau, warum er so verärgert ist. Denn der Glatzkopf hat doch recht. Vielleicht ist es für uns Ausländer wirklich besser, in einer anderen Klasse zu sein als die Deutschen. Ich weiß zwar nicht, was der Unterschied ist zwischen uns und den anderen, aber ich glaube, dass es daran liegen könnte, dass wir zu gut sind. Weil wir ja von Geburt an zwei Sprachen können. Und in Erdkunde sind wir wahrscheinlich auch besser, schließlich reisen wir regelmäßig durch halb Europa, um unsere Heimat zu besuchen. Wir können unterscheiden zwischen Rhein und Donau. Wir kennen die Hauptstädte von Österreich, Bulgarien, Italien und der Schweiz. Wir wissen, wie Cevapcici schmecken. Wir haben die Welt von oben gesehen. Auf dem Riesenrad im Prater. Wir sind in den Bauch gekrochen, in den Höhlen der kroatischen Nationalparks. Wir kennen ihre reißenden Flüsse und ihre rauchenden Bäche. Wir fahren... Ich bitte Sie! Mittlerweile ist es laut geworden im leeren Klassenraum und die drei verbliebenen Familien mit ihren Kindern poltern in bruchstückhaftem Deutsch gegen die Willkür des eigenartigen Schulleiters. Mein Vater ist außer sich. Er geht auf den zittrigen Direktor zu und packt ihn mit seinen starken Armen, mit denen er sonst die Mülleimer der Deutschen stemmt, am Kragen. Mein Sohn, scheiße auf deine Schule. Verstehst du? Wir gute Leute muss nix auf dieser Schule hier. Mein Sohn kann mehr gut Deutsch wie deine Kinder unsere Sprache. Wie soll deine Sprache lernen, wenn immer alleine? Dann du sagen, geh weg, Ausländer. Du kannst keine Deutsch. Ich nix fühlen wie Ausländer, aber du mache mir Fremde. Und schmettert noch ein Arschloch hinterher. Dann nimmt er mich an der Hand. Und wir eilen aus dem Klassenraum heraus auf den Schulhof. Ich schäme mich ein wenig, weil mein Vater ein so schlechtes Deutsch gesprochen hat, aber ich bin auch stolz, weil er dem komischen Direktor, der vorher so streng und bestimmt wirkte, Angst gemacht hat. Er hat unsere Ehre verteidigt und ich bin wirklich überhaupt nicht böse auf ihn. Wir gehen schweigend und wütend nach Hause. Ich packe meine Schultüte aus und male ein Bild mit meinen Wachsmalstiften. Heute ist mein erster Schultag. Ich male und male und ich merke gar nicht, dass meine Mutter mir über das Haar streicht, um mich zu trösten. Dabei flüstert sie, bald wirst du auf eine richtige Schule gehen und man wird dich nicht von den anderen trennen. Aber ich verstehe nicht, was sie damit meint. Ich male eine Sonne und ein Auto und ein Haus. Dann male ich einen Klassenraum voller Kinder und einen Lehrer, der Füllfederhalter verteilt. Ich male den ganzen Tag. Und als ich endlich fertig bin, kann man meine Bilder kaum erkennen, weil meine Tränen sie verwischt haben. Danke sehr. Meine Eltern kommen aus Istanbul. Das ist eine sehr schöne Stadt, eine sehr wilde Stadt, eine sehr große Stadt, eine sehr hektische und doch aufregende Stadt. Dieses Istanbul ist anders, als man sich heute Istanbul oder die Türkei vorstellt, wenn man an die Bilder glaubt, die andere einem vorzeichnen. Man muss sich tatsächlich immer ein eigenes Bild machen, so wie auch ich mir von Deutschland. Und dann erfährt man oft, dass die Medaille zwei Seiten hat. Und auch wenn das wie eine Plattitüde klingt, das Istanbul der 60er Jahre, in dem meine Eltern gelebt haben, war ein sehr aufgeschlossenes und ein sehr prosperierendes, ein sehr kosmopolites Istanbul. Mein Vater heißt Süleyman. Mein Vater ist Teilzeitnationalist. Das heißt, immer wenn er hier ist, dann ist in der Türkei alles besser. Immer wenn er in der Türkei ist, dann ist hier alles besser. Und er propagiert das mit einem durchaus hörens- und sehenswerten Selbstbewusstsein. Wenn er zum Beispiel in der Türkei ist und anruft, dann frage ich ihn immer, ja, Papa, was ist los? Ja, alles klar. Und wenn er hier ist, dann frage ich ihn auch, Papa, was ist los? Ah, alles klar. Aber irgendwo ist dann doch der Haken. Er ist doch nicht glücklich da, wo er gerade ist. Und dann frage ich ihn, Papa, was ist los? Ach, sagt er, ach, mein Sohn, weißt du, in der Türkei, das ist viel besser als hier. Was denn zum Beispiel? Ja, sagt er, die Busse zum Beispiel. Die Busse, ja, was denn? Die Busse kommen irgendwann. Und wenn du auch irgendwann kommst, dann verpasst du nie den Bus. Ja, aber nein, nein. Ja, pass auf. Zum Beispiel die Elektrogeräte hier, ja? Sag, ja. In der Türkei, ja. In der Türkei sind die Elektrogeräte viel günstiger. Hier musst du, ah. Aha. Und sagt er, in der Türkei zum Beispiel, da sind die Menschen anders. Wenn du hinfällst auf der Straße, kommen Hunderte, die dir helfen. Ach, sage ich, Papa. Und wenn er dann in der Türkei ist, ja, ah, sagt er, was ist los? Ach, in Deutschland, was? In Deutschland ist alles besser. Ach nee. Ja, sagt er, ach nee. Ja, was denn zum Beispiel? In Deutschland? Da kommen die Busse auf die Minute pünktlich. Und die Elektrogeräte, die halten das ganze Leben. Und du wirst auch nicht immer auf der Straße angelabert. Das hat manchmal so Züge, also alles ist dann aus der Türkei, ja. Wer hat das Rad der Türkei? Wer hat das Klavier Türkei? Wer ist Fußball-Weltmeister? Türkei! Aber Türkei! Ja, okay, okay. Aber weißt du, Papa, was? Ich muss dir was sagen. Was? Dein Name? Süleyman. Kommt der aus der Türkei? Ey, klar kommt der aus der Türkei. Süleyman der Prächtige hat vor Wien ganz Europa platt gemacht. Wir wollen nicht in eure scheiße EU. Da könnt ihr selber rein in diese Kanaken-EU. Ja? Wir haben von 1500 XYZ bis 1914 ganz Europa TU gemacht. Die scheiße Merkel. Hat uns Türken jemand gefragt, ob wir wollen, dass Ostdeutschland in die EU aufgenommen wird? Was ist das hier? Privilegierte Partnerschaft. Bin ich nicht gut genug oder was? Kannst du eine andere suchen? Hure. Papa. Was denn? Die anderen sagen auch so eine Scheiße. Zum Beispiel Markus Söder. Oh, mein Lieblingspolitiker Markus Söder. Kennen Sie den? Der sieht aus wie ein Monchichi mit Wachstumsstörung. CSU-Generalsekretär, einer von diesen schmierigen JU-Fatzkes. Ich hasse sowieso die CDU. Habe ich das schon gesagt? Ich hasse sie. Ja. Aber soll ich Ihnen noch was dazu sagen? Ja. Seitdem ich Deutscher bin, könnte ich eine Unterschrift gegen mich selbst machen. Ja. Bei der CNPDU. Der Markus Söder jedenfalls, der hat gesagt, es kommen Millionen von Zwangsprostituierten und Schwarzarbeitern nach Deutschland. Und nehmen den Deutschen die Arbeitsplätze weg. Die Ukrainer sind ja jetzt die Überkanaken. Ja, die laufen uns noch den Rang ab. Ja. Überhaupt, ich meine, woran erkennt man eine ukrainische Zwangsprostituierte? Ich kann ja nicht jedes Mal, wenn ich mir einen blasen lasse, nach dem Visum fragen. Ich meine, das hat der Friedmann bestimmt auch nicht gemacht. Bevor er dann Moderator bei NPD N24 wurde. Ey, was soll die Scheiße jetzt? Du wolltest mir meinen Namen erklären. Ah, Süleyman. Ist kein türkischer Name. So wenig wie David ein deutscher Name ist. Ja, das weiß ich doch. Ja. Süleyman kommt von Salomon. Ach, oh, na, Kuh im Scheißendreck. Mein Vater war Koch. Später als er hierhin kam, musste er aufhören, wurde Müllmann. Und als Koch hat er in einem Restaurant, in einem Casino gearbeitet. Casino nennt man in der Türkei Lokale, in denen es parallel zum Essen auch Kulturprogramm gibt. Zum Trinken. Und die Leute in diesen Casinos, die gehen und kommen rein und raus, wie sie wollen. Ja, und mein Vater hat da gekocht. Und mein Vater ist ein sehr generöser Mensch. Damit er gute Stimmung war, hat er immer alle Leute eingeladen. Und da war Tag und Nacht Halligalli. Können Sie sich ja vorstellen, die Künstler ließen sich nicht lumpen. Ehrenwerte Leute wie Zeki Müren oder Bülent Ersoy haben dort gesungen, sind aufgetreten und wurden immer eingeladen, samt der gesamten Belegschaft, die dort war, bis mein Vater nach relativ kurzer Zeit natürlich pleite war. Es gab Kaviar und Hummer und Champagner, das Feinste vom Feinsten. Und was musste er machen? Das, was man eben macht, wenn man pleite ist, man geht zu einer Bank. Das tat mein Vater. Der Mann hinter dem Schalter allerdings, und daraus resultiert sicher auch heute meine Aversion gegen Banken, hat meinen Vater doch recht salopp abgekanzelt. Mit einer Frage, wofür brauchen Sie das Geld? Auf die mein Vater in seiner typisch cholerischen und doch sympathischen Art geantwortet hat, um besser zu leben, du Arschloch! Und andere Leute auch ein schönes Leben zu machen, was freust du? Worauf der Mann hinter dem Schalter gesagt hat, okay, es gibt kein Geld, verlassen Sie sofort diesen Raum. Worauf mein Vater gesehen hat, dass er in seinem Korb noch einen einzigen lebenden Hummer hatte. Worauf er diesen lebenden Hummer nahm und pasch, dem Mann hinter dem Schalter auf den Kopf schlug. Was der Hummer überlebt hat. Mein Vater hat nicht mehr gewartet, ob der Mann auch überlebt hat. Ist rausgerannt, raus, raus aus der Bank, raus auf die Straße, raus in den Minibus, raus, raus, raus, bis nach Alibeyköy zu meiner Großmutter. Da hat er sich versteckt im Keller, Süleyman. Zitterte vor Angst. Was mache ich? Die Polizei kommt, ich habe zwei kleine Söhne, meine Frau, das Restaurant. Was mache ich? Und da kam mein Onkel und hat gesagt, Süleyman, ich habe eine Idee. Es werden Gastarbeiter gesucht. Es gibt zwei Schlangen in Beyoğlu. Über einer steht Almanya, über der anderen steht Australia. Wirf eine Münze und wenn du genommen wirst, geh nach Almanya oder Australia. Wenn die Münze anders gefallen wäre, hätten sie heute nach Sydney kommen müssen. Und so kam mein Vater nach Deutschland 1960 als einer der ersten Gastarbeiter zusammen mit 10 anderen Kollegen. Wurden sie einquartiert in einem Heim, wie die Türken sagen, Heim. In diesem Heim haben sie gewohnt und aus den Fenstern hinter Gardinen auf die Straßen geguckt, in dieses fremde Land, in dieses dunkle, kalte Land, in dem es ständig geregnet hat, in dem die Menschen eine Sprache gesprochen haben, die man nie zuvor gehört hat, in dem Autos fuhren und Straßen breiter waren, als man sie je zuvor gesehen hatte, in denen Märchen erzählt wurden von willigen Frauen mit blonden Haaren, die man vorher noch nie angefasst hatte. Und Schritt für Schritt, da traute man sich raus aus dem Heim. Und um die Ecke und um die nächste Ecke und auf die nächste Straße und landete sogar auf Autobahnen, weil man sich verlaufen hatte. Da hat 10 türkische Arbeiter 1960 auf einer Autobahn. Zittern am ganzen Körper. Wo sind wir hier gelandet? Scheiße. Bis ein Polizeiauto kam. Und ein Mann ausstieg in einer grünen Uniform wie im Wald. Ja. Und gesagt hat, und mein Vater nur antworten musste mit dem einzigen Satz, den er konnte, den ich auch sprechen musste später. Kollege, nichts verstehen. Sehr universeller Satz. Kollege, nichts verstehen. Im Gegensatz zu mir musste mein Vater zusammen mit seinen Kollegen zurück ins Heim. Und da hat man Dinge erlebt. Eins muss ich Ihnen erzählen, wir sind unter uns, schnallen Sie sich an, gute Geschichte. Aber seien Sie nicht empfindlich. Da haben die eines Tages sich eine Nutte bestellt. Ich finde die Geschichte eigentlich, aber ich muss sie Ihnen erzählen. Und, ey, hol doch mal so eine Deutsche. Lass mal probieren, wie die sich anfühlt. Wir sind ja schon lange weg von zu Hause und wir haben doch auch Gefühle. Und dann haben die eine bestellt, eine Blonde, eine Geschminkte und kam. Und wie soll ich Ihnen sagen, es tut mir leid, ich schäme mich, aber 10 Mark für 10. Und wissen Sie, was dann passiert ist? Dann stellte sich raus, dass die Frau Polin war. Und da haben die gesagt, die hat uns betrogen, Geld zurück. Bis der Zuhälter kam und einen der 10 den Arm gebrochen hat. Seitdem lässt mein Vater polnische Frauen in Ruhe. Wahrt kategorische Distanz, auch allein schon wegen meiner Mutter. Mein Vater ist also vollkommen durchgeknallt, meine Mutter noch viel mehr. Ja, ich bin manchmal, stehe ich daneben, denke, was sind das für Leute? Hast du was mit denen zu tun? Ja? Zum Beispiel fahren meine Eltern nach Griechenland in den Urlaub. Kennen Sie Türken, die nach Griechenland in den Urlaub fahren? Außer wenn sie es okkupieren möchten. Ey, Papa, Mama, ihr habt eine Meise. Was macht ihr da? Ah, ist gut da. Was ist gut da? Ja, die Leute sind so wie Türken ohne Kopftuch. Ja, aber ihr könnt doch kein Griechisch. Ist doch egal. Wie ist egal? Scheißegal. Zum Lachen brauche ich keine Sprache. Aha. Oh, und da esst ihr und schlaft und verständigt euch und lest Straßen? Ja, na klar. Haben wir hier in Deutschland auch gemacht. Aha. Und die Härte ist dann, ja, der absolute Clou ist dann, wenn meine Eltern wiederkommen, ruft mein Vater seinen Freund Jorgo in Thessaloniki. Ja. Ich hab ja schon die Hosen gestrichen voll, wenn ich in London ein Zimmer reservieren will. Aber mein Vater, ja, ruft in Thessaloniki an. Mein Vater kann kein Wort Griechisch. Jorgo kann kein Wort Türkisch. Beide können weder Deutsch noch Englisch. Ja. Jorgo! Süleyman! Jorgo! Süleyman! Wir Südländer schreien immer durchs Telefon, weil wir glauben, die Entfernung überbrücken zu müssen. Jorgo! Süleyman! Jorgo! Süleyman! Jorgo! Süleyman! Jorgo! Süleyman! Jorgo. Schleima. Jorgo. Schleima. Jorgo. Schleima. Jorgo. Schleima. Jorgo. Schleima. Es geht so eine halbe Stunde. Dann legt er auf. Und? Was habt ihr so gesprochen? Dem Jorgo geht's gut. Die Frau ist neulich ins Krankenhaus gekommen, weil die hat sich den Knöchel verstaucht. Der Kleine hat Abitur gemacht und hat Note 1,8 und jetzt haben sie ein neues Auto extra mit Katalysator und... Lass es. Ja, okay, ich lass es. Kein Problem. Ich lass es. Wissen Sie, meine Eltern, die haben das auch in Deutschland so gemacht. Und die nächste Geschichte, die ich Ihnen vorlesen möchte, die hat etwas mit dem ersten deutschen Satz zu tun, den mein Vater gelernt hat, nachdem er vergeblich Kollega nix verstehen angewandt hat. Und diesen Satz hat er im Februar 1960 gelernt, weil er im Fernsehen offensichtlich gesehen hat, dass die Eingeborenen, immer wenn sie sich besonders gut fühlten, diesen besonderen Satz genannt haben. Und deswegen hat mein Vater übernommen, immer wenn er das Gefühl hatte, den Einheimischen ein gutes Gefühl geben zu müssen, diesen Satz zu sagen. Und so heißt auch meine Geschichte. Heide Witzka, Herr Kapitän! Meine Eltern sprechen eine seltsame Kunstsprache. Obwohl sie eigentlich Türken sind und ihre Muttersprache Türkisch ist, verwenden sie seit ihrer Ankunft in Deutschland vor etwa 40 Jahren zunehmend deutsche Wörter oder das, was sie für deutsche Wörter halten. So ist im Laufe der Jahre dabei eine Spezialsprache entstanden, die für fremde Ohren exotisch klingt, für mich aber ein fester Bestandteil meiner Erinnerung geworden ist und nicht selten auch dafür sorgte, dass ich mich für meine Eltern geschämt habe, obwohl sich mancher solche Eltern wünschen würde. Ganz anders als die meisten Menschen in diesem Land es sich von Türken vorstellen, gehen die beiden gern in deutsche Kneipen, essen Bratwurst und trinken Bier oder Schnaps. Schon in den 70er Jahren, als mein Vater langsam anfing, die Deutschen zu schätzen und meine Mutter aufhörte, sie zu verachten, traf man sich bei Erika, einer schmierigen und vom Zigarrenrauch ganz vergilbten Kneipe um die Ecke und debattierte zwischen Fußballwimpeln und Sparbüchsen bei Altbier und Gouda-Käse am Stiel über die Fremde, den Bosporus und Fußball. Vielleicht lag es an der Kommunikationsfreude meiner Eltern, vielleicht an ihrer Ausstrahlung, vielleicht aber auch daran, dass es zu dieser Zeit kaum andere Türken in unserer Stadt gab. Die Stammgäste der Kneipe mochten meine Eltern binnen kürzester Zeit so sehr, dass sie ihnen eingedeutschte Namen gaben. Denn sie konnten die komplizierten türkischen Buchstabenschlangen genauso wenig aussprechen wie meine Eltern die zungenbrecherische Abfolge von Konsonanten und Umlauten im Deutschen. So entstanden zahlreiche Wortgebilde, deren Melange nicht zuletzt ein Ausdruck der beiderseitigen Annäherung war und so gesehen der Prototyp einer internationalen Sprache, die man im Umgang miteinander benutzte, um dem anderen zu zeigen, dass man sich um seine Gunst bemühte. Auf Wiedersehen hieß für meinen Vater zum Beispiel Auf Wiedersehen! Denn im Türkischen spricht man alle Vokale kurz aus. Deshalb hieß der Personalchef der städtischen Müllabfuhr, bei der mein Vater lange Jahre arbeitete, auch nicht Herr Kapellmann, sondern schlicht und einfach nur Kaplan. Während mein Vater für die Deutschen nicht Süleyman mit kurzem Ü und vollem L, sondern Süleyman hieß. Meine Mutter, die eigentlich Sabiha heißt, einfacherweise und kurzerhand als Sabine. Oder noch einfacher als Frau Süleyman. Eingebürgert wurde. Da meine Eltern Deutsch nur als rheinischen Dialekt kannten, Da meine Eltern Deutsch nur als rheinischen Dialekt kannten, geschah es auch, dass sie Begriffe wie Kappes für Kohl, Kopp für Kopf und schließlich Kappeskopp als Beleidigung unbeliebter Zeitgenossen einsetzten oder feststehende Redewendungen und Ausdrücke wie etwa Leck mich ins in der Tisch für den spontanen Ausdruck des Erstaunens in ihre Ausführungen einwoben und so für zusätzliche Erheiterung und insgeheime Anerkennung in ihrer Kneipenszene sorgten. Eine aberwitzige Situation. Ein türkisches Ehepaar, er Müllmann, sie Hausfrau, lässt allabendlich seine Kinder allein, um, ohne jede Sprache und ohne jede Kenntnis von der vermeintlich fremden Kultur, in die nächstbeste Kneipe zu gehen und Menschen kennenzulernen, Spaß zu haben oder den Menschen einfach nur in die Augen zu schauen. Tag, Süllemann! Tag, Sabine! Wie geht's mit euch? Kollege, heute leck mich ins in der Tisch. Viel Arbeit, aber nicht ist schlimm. Weil nächsten Monat Süleyman geht in Türkei. Haben die Urlaub. Ach be, Urlaub gut. Hier immer scheiße Wetter. Gute Leute, aber scheiße Wetter. Hörens, Süleyman. Wie ist das denn bei dich in der Türkei mit dem Wetter? Ich habe gehört, dass es ziemlich heiß sein soll. Mit meinem Herz, da kannst du doch nicht bei 50 Grad in der Sonne schwitzen. Da gehst du doch kaputt, wa? Aber ich habe auch gehört, dass das mit dem Essen so lecker sein soll. Schmeckt das denn do da? Nicht, dass Sie es verwechseln, das ist Deutsch. Schmeckt das denn do da? Mit den Zucchini und Aubergina-Zeugs. Sarrend. Nikis, du Kappeskopp. In Türkei, Aubergina ist Patlıcan, viel lecker. Kannst du probieren, wenn du Hamdi komme bei uns. Und die Wetter ist auch gut. Wir haben die ungefähr zwischen 30 und 40 Grad. Aber nicht ist schlimm, weil immer haben die Wind. Verstehst du, Arschloch? Die Partikel Hamdi und Arschloch sollten als universelle Bindeglieder die falschen Wortkonstruktionen gleichmäßig aneinanderfügen. Sie besaßen keine feststehende Bedeutung. Ja, und was hat er da sonst noch zu essen? Ich meine, mit dem Knoblauch, das ist zwar lecker, aber ich habe noch gehört, mit dem Alkohol, das wäre verboten. Von wegen dem Allah und so. Nikis Allah. Wenn du saufen willst, kein Problem. Allah ist kein Unmensch. Sagst du, prost, prost, Kamerad, na zdrowie, Gospodin. Heide Witzka, Herr Kapitän. Kannst du saufen, Arschloch? Wenn ich heute überlege, wem mein Vater durch seine Offenheit Interesse für seine übernationalen Karlauer abgerungen hat, dann staune ich manchmal. Der schlimmste Nazi, die verknöchertste Oma und der letzte Ausländerhasser standen um meine Eltern herum und interessierten sich plötzlich für das türkische Wetter. Ließen sich beschreiben, wie man eine Aubergine richtig schält oder eine Zucchini aushöhlt, um sie mit Hackfleisch zu füllen und tanzten zu fortgeschrittener Stunde sogar zu türkischer Musik. Während mein Vater als Gegenleistung eine Blasmusik dirigierte und mit schnauzbärtiger Attitüde Hasstiraden gegen unliebsame Schmarotzer parodierte und so die Anwesenden zu Lachsalven über sich selbst nötigte und ihnen gleichzeitig ungewollt einen Spiegel vorhielt. Offensichtlich waren die beiden für die anderen Kneipengäste nach einiger Zeit nicht mehr fremd. Nicht, weil sie die Sprache mittlerweile etwas besser beherrschten, sondern weil sie keine Angst hatten, sich anzunähern, weil sie interessiert waren und dadurch Interesse weckten. Tatsächlich scheint es ein Hauptmotiv von Fremdenhass und Ausländerfeindlichkeit geblieben zu sein, dass man sich mehr vor dem Ungewissen fürchtet als vor der Ähnlichkeit. Und zwischen diesen Leuten, die dort an der schmalen Theke bei Altbier und Käsestangen standen, gab es eigentlich keinen großen Unterschied. Sie waren genauso spießig, genauso lustig, genauso tiefgründig und genauso oberflächlich wie jeder andere auch. Das kleine Stück Papier mit dem Stempel spielte keine Rolle. Es gab keine Grenzen mehr. Was für eine romantische Vorstellung, dass es überall so gewesen sein könnte. Ich glaube heute nicht mehr daran. Ich glaube, meine Eltern waren von Anfang an keine richtigen Ausländer und immer bereit, sich anzupassen. Ich glaube, sie hatten in ihrer Heimat keine Möglichkeit, ihren Anarchismus zu entfalten, ihre Neugier zu stillen und ihren Tatendrang zu befriedigen, ohne an der Enge der Einfältigkeit ihrer Umgebung zu ersticken. Deshalb sind sie einfach nach Deutschland geflüchtet und haben hier instinktiv das getan, was sie tun mussten, um sich nicht die Chance zu verstellen, in einer anderen Welt anders sein zu können, ohne missachtet zu werden. Sie haben ihre Tore geöffnet und ihre Ketten abgelegt. Sie haben ihre Ohren gereinigt und ihre Augen gewaschen. Und ihre Zungen waren nicht gelähmt, sondern nur langsamer, als sie denken konnten. Sie haben sich befreit von der Zwangsvorstellung, dass man nur unter seinesgleichen glücklich werden kann. Aber was ist daran schlecht? Die Anpassung, der Identitätsverlust, der Verrat an der eigenen Kultur, die Schmeichelei der Neuen gegenüber, ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, weshalb die Deutschen in der Kneipe interessierter an unserer Kultur waren, als man es gemeinhin gern behauptet. Aus der ersten Begegnung wurden schließlich langjährige Freundschaften. Man besuchte sich, man kam sich näher, spürte die feinen Unterschiede, denen Beachtung zu schenken es sich lohnte. Meine Eltern kauften sich Kassetten mit deutscher Musik und schwärmten vom Urlaub in den Alpen. Meine Mutter mochte plötzlich Bratwurst mit Sauerkraut, während die deutschen Freunde mit Vorliebe arabesken Klängen lauschten und bald ihre ersten Flüge in die Türkei buchten, um den Reiz des Fremden aus einer neuen Perspektive betrachten zu können. Man traf sich mittlerweile nicht mehr in der Kneipe, sondern zu Hause. An unserem Küchentisch saßen nun regelmäßig auch die vermeintlichen Schreckgestalten und Meinungsfetischisten aus der Kneipe, genauso wie die Unbelehrbaren und die Arroganten. Allesamt löffelten sie umgehend ihre einstigen Vorbehalte leugnend unsere anatolischen Bauernsuppen aus, die nicht wir ihnen, sondern sie selbst sich eingebrockt hatten, rühmten freudig erregt unsere Aufläufe und stanken danach verräterisch aus dem Mund. Schwärmten für die süßen Nachspeisen, kauften sich sogar kleine bauchige Teetassen und brühten sich zu Hause heimlich schwarzen Tee darin. Letztendlich ist aber das Wesen des zwischenmenschlichen Umgangs immer gleich geblieben. Er ist vor allem geprägt durch Sympathie und Antipathie. Es erfordert soziale Intelligenz und die Bereitschaft, sich selbst zu überwinden, um die Grenzen der anderen zu durchbrechen. Weshalb spielt es überhaupt eine Rolle, ob jemand schwarz ist oder weiß oder gelb oder grün? Weshalb müssen türkische Eltern ihre Töchter nur mit Türken verkuppeln und Deutsche um ihre Ehre fürchten, wenn ihre Frauen von Ausländern begehrt werden? Warum gibt es so viele Sprachen auf dieser Welt und doch immer wieder nur die gleichen Empfindungen? Rückblickend betrachtet waren meine Eltern wahre Botschafter der Völkerverständigung. Denn während wir Kinder auf der Suche nach unserer Identität lange Zeit glaubten, uns zwischen beiden Kulturen entscheiden zu müssen, balancierten diese beiden Menschen spielerisch und unbewusst auf einem schmalen Grat zwischen Anpassung und Verkrampfung. Wir können dankbar sein für das, was sie uns vermittelt haben. Die Kneipengäste können dankbar sein, dass sie dort getrunken haben. Meine Eltern können dankbar dafür sein, dass sie dort überhaupt ein Bier bekommen haben. Danke. Bevor ich zum Schluss komme, wollte ich Ihnen erzählen, dass ich das lasse mit dem Hitler. Das haben Sie ja gemerkt, ich bin ja am Abend auch immer weiter von ihm weggekommen. Gott sei Dank habe ich ihn wenigstens mal für eine Stunde dank Ihrer Hilfe vergessen können. Und ich versuche mich zu entspannen immer mehr. Ich versuche mir gerade vorzustellen, dass Sie nicht hier sind. Das gelingt mir nicht. Ich war neulich in Amerika, in New York, da habe ich alle Dialoge, die ich aus Filmen kannte, ausprobiert. Zum Beispiel habe ich gesagt, als ich am Flughafen ankam, in New York, J. JFK. Yo, motherfucker! That's what I said to the cab driver. Yo, motherfucker! You gonna bring us downtown? Otherwise, I'm gonna fuck your fucking motherfucking ass off! You dig it, huh? Well, I'm not quite sure if you understand me. I like to speak English on stage since I was in New York. You like me to say Well, is very typical for an American, also for a Turkish. Please ask your neighbor what means. You know, when I arrived at this airport, as I told you before, I said to this guy, hey, yo, motherfucker. I don't know what motherfucker means, actually, but this is one of the scenes that I saw in Jackie Brown. Yeah. You know, Jackie Brown is one of my favorite movies, and my favorite scene is the one where Beaumont Livingston gets into the trunk and says, hey, I'm not going to this fucking trunk, man. And Ordell Roby asks him for this favor by saying, come on, man, I want you to do me a favor. So when I arrived at JFK, I said, yo, motherfucker, I want you to do me a favor. Instead of getting your fucking ass into the trunk, you better should bring me downtown. Otherwise, I'm going to blow your fucking ass off. Now, you know what happened? I mean, this was the first time for me in New York, and what happened was the guy, so as everybody in New York, was a foreigner. He was from Pakistan. Yes, that's what he was. So, and he said, Mister, I don't understand that good English. So at that point, I realized I did something wrong. And I said, look, you fucking Pakistani, I'm going to make your country to Afghanistan if you don't get your fucking Musharraf ass in the near of downtown. Wissen Sie, was ich demnächst mache? Ich werde gar nichts mehr sagen. Weder die Pointe, noch den Mittelteil. Ich werde nur noch denken. Und mit der Kraft meiner Vorstellung Unglaubliches verursachen. Wenn ich zum Beispiel das nächste Mal ins Flugzeug steige, dann stelle ich mir nur vor, ich stelle mir das nur vor, ich wäre von der Taliban. Dann setze ich so einen Max-Schreck-Blick auf und versuche unauffällig zu sein. Und alle denken, nein, der ist von der Taliban! Und um diesen Eindruck zu verstärken, dann nehme ich noch meine Hand in die Jacke. Und alle, nein, da ist die Pistole! Und ich gehe und setz mich mit dem laissez-faire des späten Klaus Kinski rückwärts auf den Platz 17F. Während mein Nachbar, der noch die Financial Times liest, auf der Titelseite die Überschrift entdeckt, CIA warnt vor neuen Anschlägen. Und dann mich sieht. Und ich ihn sehe. Und er denkt, Scheiße! Warum hat dieses Kanackenschwein keiner kontrolliert? Er holt sein Handy raus und tippt hastig. Schatz, ich liebe dich. Verzeih mir. Sein Schatz denkt, hä? Ist der alte bekloppt geworden oder was? Und in diesem Moment, in diesem kleinen Augenblick der Unaufmerksamkeit, da ziehe ich die Hand ratsch aus der Jacke. Das ganze Flugzeug macht einen Ruck. Ich strecke den Finger, poing, Alle, nein, nein, nein, nein, jetzt will er eine Rede halten. Und wir verstehen nichts, weil es auf Arabisch ist. Und dann drück ich auf diesen Knopf, auf den alle drücken, sobald das Flugzeug in der Luft ist und, ne, boing! Und alle denken, nein, jetzt will er ins Cockpit. Jetzt will er fragen, kann ich mal die Maschine fliegen? Komm, seien Sie ehrlich, würden Sie mich mal in Ihr Cockpit lassen? Und dann kommt die Saftschubse. Hinter Ihrem Wägelchen. Es vor sich her, schiebend, ängstlich, zitternd am ganzen Körper, doch erregt, bebend vor Neugier. Aufmerksam, den Kopf streckend in die Luft, mich anblickend und um sich herum schauend. Und fragt. Wie kann ich Ihnen helfen? Und in diesem Augenblick, wo alle auf ein einziges anständiges Wort warten, in diesem kleinen Augenblick, wo die Rotoren flirren und das Flugzeug in 12.000 Metern Höhe fast stillsteht und alle Blicke von mir angezogen werden auf einen magischen Punkt der Polarisation, in diesem Moment überlege ich, was ich sagen kann. Etwas, was mein gesamtes Bisheriges und all das Kommende auf einen Punkt bringt. Ich überlege. Und dann sage ich, Hitler! Und alle denken, Gott sei Dank. Danke fürs Zuhören. Da fällt mir was ein. Ich habe neulich meinen Onkel gefragt. Onkel, warum kratzen sich die Türken eigentlich immer am Sack? Ja? Hat mich interessiert, ja, habe ich einfach gefragt. Onkel, warum kratzen sich die Türken eigentlich am Sack? Und da hat mein Onkel geantwortet, ah, weißt du? Und in dem Moment wusste ich genau, er weiß nicht, was er sagen wird. Das ist so. Die Türkei ist eine Peninsula, Halbinsel. Oben ist Schwarzes Meer, unten ist Ägäis, da ist Marmara Meer, da ist Bosporus, da ist Türkei. Aha. Und oben, unten, Marmara, Bosporus, ist Salzwasser. Ah. Die Türken sind saubere Leute, hygienische Leute, die gehen in den Hamam. Ah. Und rasieren sich die Haare weg, unter der Achsel weg. Am Arsch weg. Am Arschloch nicht. Tut weh. An der Eier. Überall Scheißehaare weg. Und wenn das Salz von dem Meer kommt und setzt sich zwischen die Eier und den Schenkel, dann macht das Jucken. Dann musst du die Eier anheben, damit kommt Wind zwischen deine Eier. Dann musst du die Eier anheben, dann kommt Wind zwischen die Eier und dann kannst du besser gehen. Onkel, das ist so eine Scheißgeschichte. Ey, das ist Kultur. Und was ist mit den Iren und den Isländern? Und denen von den Färöern? Die haben doch keine Eier, Mann! Verstehst du, Arschloch?